بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Quran, Hadith, das ist das, was ein Muslim folgt, in guten und in schlechten Zeiten, in Zeiten von Erschwernissen und in Zeiten von Erleichterung. Und wenn wir im Quran und Sunnah nachschauen, allein die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt uns viele Beispiele, wo wir nicht in die Irre gehen. Wenn wir sehen, die Juden, die Bani Israel, die haben, bevor der Prophet ﷺ gekommen ist, haben sie Scham gelassen und sind nach Yathrib damals, nach Medina gegangen, obwohl Scham ist ein fruchtbares Land, haben sie dort, sind sie hingegangen, um den Weg zu bereiten für den großen Propheten, für den großen Gesandten. Als die Mushrikun von Medina sie gefragt haben, was macht ihr hier? Das ist ein trockenes, dürres Land. Und in Scham habt ihr alles. Sie haben gesagt, ihr seid um Millionen Analphabeten. Ihr habt kein Ilm. Ihr werdet es nicht verstehen. Wir sind Ahlul Kitab. Wir warten auf einen Propheten. Das ist der Prophet der großen Kriege. Und wir werden mit ihm zusammen euch schlachten und vertreiben. Aber als der Prophet gekommen ist, als Allah ihn entsandt hat, sind genau diese Menschen, die den Weg für ihn bereiten wollten, sind sie durchgeflogen. Sie haben an ihm nicht geglaubt und sie haben ihn nicht unterstützt, weil er nicht von ihnen war, weil er ein Araber war. Das heißt, Menschen, die so viel gegeben haben, ihr Land verlassen haben und Fisabilah gegangen sind und alles gegeben haben, nur um für einen Propheten den Weg zu bereiten, auf ihn gewartet haben, um ihn zu unterstützen, um ihm zu folgen, sind durchgeflogen. Weil Allah SWT die Herzen am besten kennt. Und keiner kann Allah SWT, gegenüber Allah SWT sagen, ich habe das und das gemacht, ich verdiene diese Position jetzt. Das ist eine Lehre für uns. Dann, als der Prophet SAW gekommen ist, in Mekka, sind dem Leute gefolgt und die Mushrikun haben gesagt, dir folgen nur junge Leute, Sufaha, Unwissende, die dir folgen. Und du verwirrst die Menschen. Trennst Eltern von ihren Kindern und treibst Unfug bei Yasin Billah. Und das war eine Prüfung. So wie es für Bani Israel Prüfung war, so war es für die Mushrikun eine Prüfung. Und das ist die Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi khalaqakum, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Er hat das Leben und den Tod und das Leben erschaffen, um zu prüfen, wer von euch die besten Taten macht. Und dann auch bei Rasulullah sallam, auch Leute, die ihm geglaubt haben, auch Leute, die gesagt haben, wir sind jetzt Mu'minun. Dann ist es weitergegangen und Allah SWT hat sie nicht gelassen. Dann ist Isra und Miraj gekommen. Rasulullah sallam ist in einer Nacht gegangen bis zu Quds und dann bis zum siebten Himmel. Und dann, als er zurückgekommen ist und diese Geschichte kundgetan hat, eine Gruppe, die schon davor Muslime waren und geglaubt haben, sind auf ihre Fersen umgekehrt und haben den Islam verlassen. Weil sie haben gesagt, das ist jetzt zu extrem. Alles haben wir geglaubt, aber das können wir nicht. Das ist für uns zu extrem. Und sind wieder durchgeflogen. Und dann, als andere Muslime auch Rasulullah s.a.w. das geglaubt haben und alle Prüfungen in Mekka durchgemacht haben, dann hat Allah s.w.t. wieder die Prüfung gesandt, in Form von Hijra. Jetzt müsste jeder auswandern. Jeder müsste auswandern. Wer ausgewandert ist mit Muhammad s.a.w., der war Muslim. Und wer mit den Mushrikun in Mekka geblieben ist, er war ein Kafir. Wie Abbas radiallahu anhu, der Sahaba war, Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. In Badr, ihr kennt alle die Schlacht von Badr. In Badr wurde er gefangen genommen. Und als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf den Hukum, das Urteil von den Ungläubigen auf ihn fällig gemacht hat, hat er gesagt, oh Gesandter Allahs Kontras, ich bin Muslim, ich bin nur gezwungen worden mitzukommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, und das ist berühmt, berühmt, wir urteilen nach deinem Offenkündigen, nach Zahir, was wir sehen, was in deinem Herz ist, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn in dein Herz Khair ist, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala Khair geben. Das heißt, die Hijra war dann noch eine Prüfung, als wäre es nicht genug. Und dann, wo die Hijra vorbei war und viele Muslime den Staat gegründet haben mit Rasulullah s.a.w. gemeinsam in Medina, in einer Stadt, da ist es dann dazu gekommen, dass die nächste Pflicht gekommen ist, die nächste Prüfung gekommen ist, und das ist der Dschihad fi sabilillah, und das wird bis Yawm al-Qiyamah bleiben. Und da wurde wieder die Ummah filtriert. Da wurden wieder die Wahrhaftigen von den Lügnern, die Gläubigen von den Heuchlern getrennt. Und jeder, der größte Prüfung ist das. Jeder, der den Dschihad fi sabilillah mit Rasulullah gemacht hat, war ein Gläubiger. Und jeder, der gesessen ist, Allah subhanahu wa ta'ala nennt ihn im Koran Munafiq. Das, als wäre es nicht genug, so viele Prüfungen hintereinander, hintereinander, hintereinander, um die Wahrhaftigen herauszufiltrieren. Um nicht zu lassen, dass einer sagt, ich bin das, ich habe das schon in meinem Leben gemacht und das habe ich schon geleistet für die Religion. Ich habe jetzt garantiert Jannah und ich habe eine Position in meinem Leben. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Diener. Alayhi sallahu bi a'lam bi shakirin. Ist denn Allah subhanahu wa ta'ala nicht der Wissende über die Dankbaren, die seine Religion weiterführen können? Das ist die Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Prüfung, jeder weiß, dass Rasulullah s.a.w. gesagt hat, die Prüfung kommt nach Stufe von Iman. Die Menschen, die am meisten geprüft werden, sind Propheten. Und dann summa am Salahum, summa am Salahum. Und dann diejenigen, die ihnen am nächsten sind. Und Rasulullah s.a.w. hat uns gesagt, أقرب الناس إلى درجة النبوة أهل العلم والجهاد. Die nähersten Menschen dem Prophetentum, sind Ahlul Ilm, die Leute von Ilm, die Gelehrten, und Ahlul Jihad und die Mujahidun. أما أهل العلم فضلوا الناس على ما جاءت به الرسل. Weil Ahlul Ilm, die Gelehrten, sie klären die Menschen über das auf, mit dem die Propheten, die Gesandten gesandt worden sind. وأهل الجهاد أما أهل الجهاد فجاهدوا بإسيافهم على ما جاءت به الرسل. Und أهل الجهاد, die Leute des Jihad, sie führen den Jihad fi sabilillah mit ihren Schwertern, wegen dem, mit dem die Gesandten gesandt worden sind. Das heißt, diese Menschen, Ahlul Ilm und Ahlul Jihad, sind die Nähersten dem Prophetentum. Die sind die Angesehensten. Und nach Nubuwa ist das die Stufe, die Ehrenstufe. Aber diese Menschen sind auch der stärksten Prüfung ausgesetzt. Diese Leute, weil die Gelehrten, das sind die Wegweiser der Religion. Die weisen die Umma wohin. Und die Ahlul Jihad, das sind die Religionswächter. Die verteidigen La ilaha illallah. Und heute, wo der Jihad Fard und Ein ist, gibt es keinen Gelehrten, der nicht auch Mujahid ist. Wenn er nicht Mujahid ist, ist er gar kein Gelehrter. Das heißt, es bleibt nur mehr die Führer und die Gelehrten des Jihads. Nur sie bleiben als legitime, vertrauenswürdige Menschen. Alle anderen kommen disqualifizieren, ohne zu überlegen. Und die Prüfung, diese Umma ist auch nicht verschont. Sie wird geprüft. Wie Allah subhanahu wa ta'ala spricht, أَحَسِبَ النَّاسُ وَيَتْرَكُوا يَقُولُ أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Rechnen die Menschen damit, glauben die Menschen, dass sie nicht geprüft werden, nachdem sie nur gesagt haben, wir glauben? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, was mit ihnen passiert. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Wahrlich, wir haben die Völker vor ihnen alle geprüft. Und Allah ist gerecht. Wenn er sie geprüft hat, er wird auch diese Umma prüfen. Es gibt einzelne Prüfungen, persönliche Prüfungen. Man geht auf der Straße und versucht, seine Blicke zu senken. Oder man versucht, kein Haram zu essen. Das ist Prüfung auf persönlicher Ebene. Und dann gibt es Prüfung auf der höheren Ebene. Das ist die Prüfung der Umma. Die Umma wird geprüft. Die ganze Umma wird geprüft. Wenn die Umma angegriffen wird, dann wird die ganze Umma geprüft, wer von ihnen wahrhaftig sind und wer von ihnen nicht wahrhaftig sind. Und dann kommen die Ulama, Ulama al-Jihad, die Führer des Jihad und die Ulama, wir haben gesagt, es gibt nur mehr diese, die kommen jetzt ins Spiel. Weil das Rasulullah hat gesagt, al-Ulama warasat al-Anbiya. Die Ulama, das sind die Erben des der Propheten. Weil wenn der Prophet da wäre, Muhammad, dann hätte er auf ihn gehört. Und er hätte die Menschen recht geleitet. Ist ja normal. Aber jetzt gibt es keinen Propheten mehr. Jetzt gibt es diese Ulama al-Jihad. Die sind die Erben der Propheten. Und für uns, um zu wissen, welcher ist Alemu Su und welcher ist Alemu Salih. Ulama Su gibt und es gibt Ulama Salihin. Und es gibt Ulama Rasikhin und es gibt Ulama Zairin. Alles eine Bedeutung. Gute Ulama, wahrhaftige Ulama und schlechte und böse Ulama. Und Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter haben das auch nicht einfach auf unseren Gelüstern überlassen. Jeder kann folgen, wenn er es gut findet oder von wem er der Fan ist. Nein. Rasulullah, wir haben gesagt, die Ulama haben die besten Stufen. Aber Rasulullah hat auch gesagt, dass sie die schlechtesten Stufen haben können. Wie Rasulullah gesagt hat, la'anna min ghayri dajjal akhufu alaykum min ad-dajjal. Wahrlich, ich fürchte mehr als Dajjal für euch jemand, der nicht der Dajjal ist. Jemand weniger als Dajjal. Ghayr ad-dajjal, nicht von Dajjal ist. Und wir wissen, Dajjal ist die größte Fitna. Und der Hadith ist berichtet, den Muslim Ahmad. Imam Ahmad berichtet das. Das heißt, Dajjal ist die größte Fitna. Rasulullah hat gesagt, es gibt keine größere Fitna für die Menschheit, für die Söhne Adams als Dajjal. Er ist Fitna. Aber hier erinnert Rasulullah, ich kenne keine größere Fitna, sozusagen, sinngemäß übersetzt. Es gibt größere Fitna sogar als Dajjal. Faqil wa ma dhalik, dann wurde er gefragt, was ist das? Was gibt noch größer als Dajjal? Dann hat Rasulullah gesagt, فقال من الأئمة المضلين das sind die ihre leitenden Führer die euch ihre leiten und in einem anderen Hadith sagt Rasulullah يكون في آخر الزمان عباد الجهال im letzten Zeitalter wo wir uns jetzt befinden wird es Diener geben Juhal die haben kein Wissen Unwissende وعلماء فساق und Gelehrte die sind selber Sündiger, Fussar, Fasiqin, Frevler. Das heißt, beste Stufe kann ein Alim, ein Führer erreichen. Und die niedrigste Stufe der Menschen kann auch er erreichen. Darum wird der Koran auch als Hund beschimpft. Nicht beschimpft, Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet ihn, wa yadim billah. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet diese Ulama als Hunde, als Esel. Und Rasulullah nennt ihn in Hadith sogar Khinzir, als Schwein. Wir müssen wissen, welche Eigenschaften gibt es, welche Kennzeichen gibt es im Koran und in Sunna, nicht in meinem Bauch, nicht in meinen Gelüstern, nicht in meinen Verlangen und auch nicht in deinen, sondern was gibt es im Koran und Sunna, dass man erkennen kann, welche Ulama sind zu befolgen, welche Ulama sind gut und welche sind böse. So spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Laysu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ Nein, sie sind nicht alle gleich. Und von Ahl al-Kitab. Wenn das in Ahl al-Kitab ist, dann ist für alle. Tafsir, Regel Nummer 1 im Koran geht zum Allgemeinen. Wenn ein Volk angesprochen wird, dann heißt auch, wir sollen daraus Lehren ziehen, weil keine Eier im Koran ist umsonst. Es gibt unter ihnen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Gemeinde, قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ Die sind fest in der Religion und sie rezitieren die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, Ana al-Layle, die Nacht, warum yasjudun, und die werfen sich Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna lil munkar. Sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und an den letzten Tag und sie gebieten das Gute und verbieten das Schändliche, wa yusari'una fil khairat. Und sie eilen zu guten Taten. Wa ulaika min as-salihin. Und das sind von den Rechtschaffenen. In dieser Eier werden unter anderem Zeichen oder Merkmale von guten Ulama, von guten Führern erwähnt. Und der, der gegen diese ist, ist automatisch kein Guter. Egal wer, kein Guter. Weil wir gehen nach Koran und Sunna. Das erste, was hier bezeichnet wird, dass diese Leute, Qa'ima, die sind fest in der Religion. Erstes Zeichen, die stehen fest zu der Religion. Zu der Religion Allahs und Allahs. Fest, wie Berge. Keiner kann sie erschüttern, keine Fitna. Erste Fitna hat diese Umma erreicht in unserer modernen Zeit, sage ich. Was auch die Jugendlichen sich erinnern können. Die Russen haben Afghanistan angegriffen. Sheikh Osama bin Laden, nach seinen eigenen Worten, ist ausgezogen. Und er hat gesagt, die besten Ulama, die zurückgeblieben sind von den Schlechten, von den Bösen, die besten waren diejenigen, die ehrlich waren, die gesagt haben, du bist auf dem richtigen Weg, was du machst ist gut, aber wir haben diesen Mut nicht. Und die ganz Bösen waren die, die gegen ihn dann gesprochen haben. Und die, natürlich die Optimalen, die guten Mann, die mit ihm mitgegangen sind. Die erste Prüfung war das. Die Umma wurde filtriert. Weil Allah subhanahu wa ta'ala bereitet den Weg, so wie Allah subhanahu wa ta'ala durch die Juden, die Umayyun, die Ahl Medina, von Propheten sallallahu alaihi wasallam hören lassen hat, damit sie ihm später folgen. Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Diener arbeiten. Kuffar und Muslime. Weil jetzt kommt Imam Mahdi. Die Zeit ist reif. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Umma filtriert. Weil Imam Mahdi werden nur die Leute folgen, die auch Qa'ima sind, fest zu der Religion stehen, von niemand anderen, auf niemand sich verlassen, außer auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie spielen nicht mit der Religion. Und die zweite Prüfung ist gekommen, als Amerikaner Afghanistan angegriffen haben, wieder mal. Dann wurde der Umkreis noch kleiner. Superstars des Dschihads, die den Dschihad geführt haben, wie Abdurrab Sayyaf. Die waren Führer des Dschihads, angesehene Menschen auf der ganzen Welt. Auf einmal haben sie ihren Rücken gedreht und haben sich verbündet mit Amerikanern und sitzen im Parlament und kandidieren sogar für Präsidentenwahl jetzt. Haben sie Vorgaben gehabt. Das war die zweite Prüfung. Und dritte Prüfung ohne Zweifel ist jetzt gekommen in Syrien. Weil der Weg kommt näher. Der Weg kommt näher und Zuhur Imam Mahdi wird immer näher. Und die Truppe wird immer filtriert. Bis die Wahrhaftigen nur bleiben. Weil gegen Dajjal zu kämpfen ist kein Spiel. Leute, die in dieser Fitna durchdrehen, was werden sie in der Fitna von Dajjal machen? Und diese Leute, die fest zu der Religion stehen, Name, Reichtum, Machtposition, das alles kann sie nicht erschüttern. Und das alles setzen sie auch ins Spiel. Nur um die Religion Allahs zu erhalten. Und die sind bemüht. Sie sind bemüht in Stärkung ihrer Gewissheit. Weil wie kannst du fest zu der Religion stehen, wenn du gewiss bist, wenn du Yaqin hast? Weil Al-Rasulullah hat gesagt, Al-Yaqin wa Imanu kullu. Yaqin ist der ganze Iman. Der ganze Iman ist Yaqin. Und zweitens, diese Leute, sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, Yatluna Ayatillah. Sie rezitieren Allah subhanahu wa ta'ala's Zeichen. Und sie arbeiten nach Allah subhanahu wa ta'ala's Zeichen. Nicht nach ihren Gelüstern. Nicht. Und das, natürlich jemand, der nach Allahs Kontrolles Ayat rezitiert und nach Allahs Kontrolles Ayat geht, sein Ilm basiert auf Koran und Sunna, nicht auf Politik, nicht auf strategisches Denken, nicht auf philosophische Rhetorik. Er wird nur arbeiten nach Koran und Sunna, auch wenn der Letzte bleibt. Er sagt, Allahs Kontrolles hat das versprochen, Rasulullah hat das versprochen, das wird kommen, auch wenn keiner mehr von uns bleibt. Das wird kommen. Er kennt keine andere Strategie außer Koran und Sunna. Er kennt keine andere Weisheit, weil Weisheit ist Haq. Wer zu Haq steht, er ist weise. Und wer von seinem eigenen Denken und Erfahrung redet, das ist keine Weisheit. Und Vertrauen ist auch auf sein eigenes Ilm. Nicht auf Qila und Qal, nicht auf Parteiprogramm, nicht auf eigenes Denken. Er vertraut nur auf das. Und die dritte Eigenschaft ist, die dritte Eigenschaft ist, dass in der Ayah geht, وَيَسْجُدُونَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Sie werfen sich nur Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Keinem Kafir, keinem Munafiq. Die Verbindung ist nur mit Muslimen und erniedrigen sich nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Vor niemandem anderen. Und das ist auch eine der größten Eigenschaften. Und die sind mit Khushu' Das kommt. Das ist richtige Khushu. Dass nur Allahs Wandra gefürchtet wird. Und nicht und niemand anderer. Und vierte Eigenschaft ist Iman Billah. Yu'minuna Billah heißt in der Ayah. Dass sie an Allahs Wandra glauben. Sie erwarten, wenn jemand an Allahs Wandra glaubt, dann erwarten sie Gut und Böse nicht von den Geschöpfen. Die Geschöpfe können nichts tun. Gar nichts. Kein Westen, kein Ahle Salul, kein Türkei, niemand kann dir etwas antun, wenn es Allahs Pantala nicht erlaubt. Und wenn alle auch auf deiner Seite sind, du wirst zugrunde gehen, wenn Allahs Pantala das für dich bestimmt hat. Sie glauben nur an Allahs Pantala. Das ist Yu'minuna Billah. Und fünfte Eigenschaft ist, dass Yoch wal Yom al-Akhir, die glauben an Jenseits. Jemand, der an Jenseits glaubt, größte Eigenschaft ist von ihm, dass er dieses Welt, dass er diesseits verkauft hat, gegenüber von Jenseits, er kauft Jenseits. Und zu diesseits, auf kleiner Ebene gehört vielleicht Geld, ein bisschen, dass du schön ausschaust. Das ist, wie gesagt, auf kleiner Ebene. Aber auf großer Ebene, wenn jemand dann Geld erreicht hat und alles hat, dann ist er noch immer nicht zufrieden, anstatt dass er das Geld konsumiert. Dann will er auch Macht, dann will er auch Gouverneur sein irgendwo. Dann will er auch der Führer sein irgendwo. Das ist, wenn der Mensch sein Herz, sein Gier nicht in Kontrolle hat. Dann will er auch die Macht erhalten oder nehmen. Und diese Menschen, die jenseits kaufen gegenüber, die interessieren sich nicht für Macht. Vergiss einmal Geld und alles. Und Macht ist das Größte. Sie interessieren sich nicht dafür. Wenn Koran und Sunna das sagt, dann lassen sie es. Und wenn Koran und Sunna sagt, behaltet, dann behalten sie es. Und sechste Eigenschaft von diesen Menschen, von diesen Ulama und Gut, ist, dass sie das Gute befehlen. Ya'muruna bil ma'ruf. Sie befehlen das Gute. Und da, zu dem guten Befehlen gehört, dass zuerst er selber das macht. Jeder alle. Nimm es von ihm Dank. Weil Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran. Ata'muruna nasa bil birri wa tanhauna anfusakum. Wollt ihr die Leute etwa befehlen, dass sie Gutes tun und vergisst euch selbst? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wie schwerwiegend ist das bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du sprichst, was du nicht tust selber. Wenn du anderen befehlst, verlass dieses Land, weil jetzt Fitne ist und es wird die Fitne aufhören, wenn du dieses Land verlässt. Aber zuerst muss dieser Mensch diesen Nasiha, diesen Ratschlag von dir mal hören. Dann muss er daran nachdenken. Dann muss er es mit Koran und Sunna mal übereinstimmen lassen. Und dann kann er es nehmen oder schmeißen. Aber wenn du ehrlich bist und du bist ein großer Chef, weise, wenn du ehrlich bist und du hast das selber überlegt und du hast gedacht, das ist gut, dass eine Gruppe dieses Land verlässt und dann hört die Fitna auf, warum machst du nicht das selber? Warum gehst du nicht weg, wenn das für dich eine Lösung ist? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tanhauna anfusakum. Das ist die Eigenschaft. Nummer 7, dass sie Schändliches verbieten. Schädliches verbieten. Und Schädliches verbieten. Und das zum Schädlichsten gehört es, dass man sich mit Kuffar verbündet gegen Muslime. Das verbietet er. Das wird in seinen Aussagen als erster vorkommen. Wenn das nicht so ist, dann kann sich jeder selber denken. Und Nummer 8. ويسارعون في الخيرات. Und sie eilen zu guten Taten. Und wahrlich, zu den guten Taten gehört es, dass Allahs Wort das Wort das Höchste wird. Und Allahs Wort das Wort wird das Höchste. Wo? Bei mir zu Hause? In deinem Verein? In deiner Organisation? In deiner Katiba? In deiner Gruppe? Allahs Wort das Wort wird das Höchste, wenn der islamische Staat etabliert ist. Dann kann nicht jeder machen, was er will. Wenn die Verwaltung islamisch ist, wenn die Gerichte islamisch sind, wenn die Polizei islamisch ist, und dafür gibt es kein Warten. Allahs Mantra spricht, wa yusari'una fil khairat. Und sie eilen sich zu guten Taten. Sie sagen nicht, es ist zu früh, wir müssen warten. Allahs Mantra sagt, beeil dich, du sagst, warte. Weil, egal welche gute Tat jemand macht, wenn er Allahs Wandra als Religion nicht etabliert, er hat nichts gemacht. Sage ich das? Allah subhanahu wa ta'ala spricht: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. O ihr Besitzer des Buches, ihr seid nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr habt nichts gemacht, egal wie viel ihr gemacht habt. حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Bis ihr nicht Taurat befestigt auf der Erde, auf dem Planeten und Injil befestigt und das, was euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Und das ist Al-Quran, Scharia, Shariatul Muhammadiyya. Wenn ihr das nicht etabliert, seid ihr auf nichts, egal was deine Erfahrung ist, egal wer du bist, egal was dein Name ist. Und neunte Eigenschaft ist, dass sie rechtschaffen sind. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Und das sind Rechtschaffene. Und offenkundig rechtschaffen und auch im Herzen. Herzen kennt Allah subhanahu wa ta'ala. Und letzte Eigenschaft. Und die wichtigste Eigenschaft, vielleicht eine der wichtigsten, ist das Fernbleiben von Herrschern. Ulama Rasikhin oder Ulama Salihin, die guten Ulama, sie bleiben fern von den Herrschern. Rasulullah s.a.w. hat gesagt: Sayakunu alaikum umara wa ta'rifuna minhum wa tankirun. Faman ankara faqad bara wa man kariha faqad salam. Walakin ma radiya wa tabi abadallahu ta'ala. Es wird auf euch eine Zeit kommen, da werdet ihr Herrscher haben, von ihnen werdet ihr sehen, dass sie böse sind. Es wird offenkundig sein. Und alle Herrscher, die nicht mit Scharia regieren, sind böse. Braucht man nicht denken. Und Rasulullah hat gesagt: Faman Ankara, wer sie verleugnet, faqad bara. Der hat sich von ihnen losgesagt. Er gehört nicht zu ihnen. Er hat sich gerettet. وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ صَلَمْ. Wer sie nicht offenkundig verleugnet hat, aber er hat sie gehasst, فَقَدْ صَلَمْ. Er ist gesund geblieben. Ihm hat die Fitna, die Prüfung nicht getroffen. Aber, مَنْ رَضِيَ وَطَابِعَ. Wer mit ihnen zufrieden ist und ihnen folgt, أَبْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen automatisch. Wer Abtrünnige und Säkularisten in seinen Reden verschont, sich mit Soldaten alles Saluts verbündet und in seinen Reden gegen die wahrhaftigen, ehrlichen Muslimen hetzt und Tawarit und Mursi lobt, er ist von der Liga der wahrhaftigen Ulama abgeschlossen und disqualifiziert. وقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Balaam ibn Ba'ura war einer der Gelehrten von Bani Israel. Er war sehr wissend über Taurat und auch früheren Bücher. Es wird gesagt, dass er 12.000 Schüler zur gleichen Zeit gehabt hat. 12.000 Schüler. Musa a.s. wollte eine Stadt angreifen und der Herrscher von dieser Stadt oder von diesem Staat ist zu diesen Balaam ibn Ba'ura gekommen und hat ihm gesagt: Mach Dua, dass Musa a.s. nicht kommt, dass er zurückkehrt. Balaam ibn Ba'ura hat eine Stufe von Taqwa erreicht gehabt, dass wenn er Bittgebet gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat geantwortet, nicht abgelehnt. Das war seine Stufe. Nehmen wir von Osten bis Westen heute, Jeder kann seinen Führer bringen, soll er Dua machen, ob es erhöht wird, ob er diese Stufe schon erreicht hat, wenn er so fest an ihm biegt. Balaam ibn Bawra war derjenige, wenn er Dua gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gelassen, hat genau das gemacht. Das war die Stufe von seinem Islah. Aber als er wegen weltlichen Gier diesen König geantwortet hat und nur Dua gemacht hat, gegen Musa a.s., dass er nur zurückkehrt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَنْصَلَخَ مِنْهَا. Er ist von der Religion weggetreten. Weil Musa a.s. ist gekommen, um rein zu marschieren in dieses Gebiet, um Allah subhanahu wa ta'ala's Religion zu etablieren. Nicht um sein Gelüstern, nicht um sein Geld zu verdienen. Und der hat nicht gegen Musa a.s. Dua gemacht, im eigentlichen Sinne, sondern gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zum Murtad erklärt in dieser Ayah. Watlu alayhim. Erzähle ihnen, lies auf sie. Naba'ul-Ladhi. Die Kunde von demjenigen, Atainahu Ayatina, dem wir Wissen über unsere Zeichen gegeben haben, dem wir das Buch gegeben haben, dem wir Ilm gegeben haben, über allem. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, Fansalacha minha. Er ist von diesen so, von der Religion so weggetreten, wie wenn du Schaf schlachtest und sein Pelz so rausnimmst von ihm. So ist er ausgetreten von der Religion. Und dann, wenn jemand das macht, Fatbahu Shaitan, so hat Shaitan ihn vorgenommen. Shaitan hat sich hinter ihm gemacht, hat ihm gefolgt. Fakana min al-Ghawin, dann ist er von den Verwirrten geworden. Und walau shi'na la rafa'nahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wenn wir wollten, hätten wir ihn durch diese Ayat seine Stufe noch mehr gehoben. Walakinnahu akhlada ila al-ard, aber vielmehr ist er zur Erde lebendig geworden. Das heißt, sein Gier hat ihn übernommen. Er wollte die Welt. Er wollte Position. Er wollte Macht. Und er ist seinem Verlangen gefolgt, seinen Gelüstern gefolgt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Gleichnis ist, spricht Allah subhanahu wa ta'ala, wie das Gleichnis des Hundes. In tahmil alayh. Wenn du auf ihn etwas machst, yalhaz, er hechelt. Wenn er seine Zunge rausbringt und sein Schaum rauskommt und so macht. Das macht er, der Hund. Wenn du ihn packst, er hechelt, wenn du tatruku yalhaz. Und wenn du ihn lässt, hechelt er auch. ذَلِكَ مَثَلُ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Das ist das Gleichnis von denen, die unsere Zeichen verleugnen. Sie ihren Strategien folgen, ihrer Weisheit folgen, ihrer Erfahrung folgen. Und unsere Koran und Ahadith lassen. Rasulullah sagt, geh zu Scham dreimal. Du hörst von manchen Menschen, sagt, na, geh von Scham weg. Wem sollen wir jetzt akzeptieren? Sollen wir gegen Rasulullah stehen und dir folgen? Oder sollen wir im Scham bleiben und Rasulullah akzeptieren? Und ihm folgen. Natürlich folgen wir Rasulullah. Sein Gleichnis ist das Gleichnis des Hundes. Und das Gleichnis von ihnen, Alladina, يحملون التوراة ثم لم يحملوها. Diejenigen, die Taurat auf sich haben, die Bücher, das Wissen davon. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Und dann verwenden sie dieses Wissen nicht. كمثل الحمار, das ihr Gleichnis ist wie das Gleichnis des Esels an anderer Stelle. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala so über sie. Und und in Hadith habe ich gesagt, dass diese Ulama so als Schweine bezeichnet werden. Weil Hund ist ein Tier, ist am gierigsten. Am gierigsten ist der Hund. Und Chinsir ist am feigsten. Kein Mut. Und Esel ist am dümmsten von den Tieren. Diese Ulama, die Ulama so sind, die sind dumm, weil sie Koran und Sunna auf Seite legen und was anderes folgen. Maslaha. Und das ist Maslaha. Wie viel Maslaha? Maslaha ist in Koran und Sunna. Nicht in deiner Erfahrung. Und das ist Dummheit, die größte Dummheit. Darum Esel. Und Mut haben sie nicht, weil wenn sich Koalitionen verbünden und kommen, dann ist auf einmal Maslaha von ihnen Hilfe zu nehmen. Oder ist Maslaha, Koran und Sunna zu nehmen und sagen, Kalla, inna ma'i Rabbi sayahdin. Wie Musa a.s. gesagt hat, vorne war Nil, hinten war Pharaon und seine Schar. Und die Bani Israel haben gesagt, jetzt werden wir erwischt. Du hast uns versprochen, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns siegen lassen, jetzt werden wir erwischt. Was hat Musa a.s. gesagt? Kalla, auf keinen Fall. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Wahrlich, mit mir ist mein Herr. Er wird mich recht leiten. Das ist Mut. Und derjenige, der das lässt, das ist Feigheit. Wenn, du musst dir nur vorstellen, subhanallah, du bist ein Anführer. Und Ahle Salul, die arabischen Tawarit, bombardieren in Jemen deine Soldaten Tag und Nacht. Und du verbündest dich mit Jabhat al-Salul in Scham. Ist das Mut? Was ist los? Warum verratest du deine eigenen Leute sogar? Möge Allah Spantala uns recht leiten. Möge Allah Spantala. Und diejenigen, die sagen, wir folgen nur berühmten Ulama. Diejenigen, die sagen, wir folgen nur Ulama, denen wir schon immer gefolgt sind. Ihr habt genug Beweise. Wer nicht rechtzeitig gekommen ist, soll Aufnahme nehmen und hören. Wenn etwas gegen Koran und Sunna ist, soll er zu mir kommen und mir das sagen. Ich spreche nicht von meinem Bauch. Und wer sagt, wir folgen dem berühmten Ulama? Wir folgen den Ulama, den wir schon immer gefolgt sind. Wir folgen den Ulama, die schon länger in Hijra sind. Wir folgen den Ulama, die schon im Gefängnis sind. So sage ich euch, bringt einen Beweis für diese Aussagen aus Koran und Sunna. Einen Beweis, den ihr findet. Und ich schwöre euch, ihr werdet bis Yawm al-Qiyamah keinen Beweis für diese Aussagen finden. Vielmehr muss jeder Muslim sagen, wir folgen jedem, der mit Koran und Sunna zu uns kommt. Und wir stoßen jeden ab, oder zumindest seine Meinung, wenn er zu uns kommt und es widerspricht Koran und Sunna. Egal wie lang seine Erfahrung ist im Dschihad, egal wie hoch sein Name ist auf der Welt, egal wie viel sein Wissen ist in seinem Kopf. Weil wie gesagt, Afghanistan hat jeder Dschihad begonnen, fast. Jeder Dschihad hat dort seine Wurzeln. Schaut dort, was alles passiert ist. Was ist passiert? Wenn ihr nicht kennt, tippt ein Abdurab Sayyaf, Rabbani, Mujaddidi. Und Namen sind lang. Abdurab Sayyaf war Sheikh al-Hadith, Sheikh al-Quran. Wenn er zu deinen Shuyukh gekommen ist in Mekka, sie haben ihn willkommen geheißen und empfangen mit großer Ehre. Und er sitzt mit den Amerikanern zusammen. Und ihr wisst das. Das heißt, die Erfahrung im Dschihad und das Altsein in der Hijra und das Führen irgendeiner Gruppe ist nicht der Beweis dafür, dass dieser Mensch immer auf der Rechtsleitung bleibt. Wacht auf! Vielmehr musst du die Leute nach der Aussage Ali radhiallahu anhu prüfen. Nahnu na'arifu al-haq, nahnu na'arifu al-rijala bil-haq, wa lal-haqqa bil-rijal. Wir erkennen die Männer durch Haq und das Koran und Sunna. Wir prüfen jeden durch Koran und Sunna. Passt er dazu? Alhamdulillah, du bist unser Führer, auch wenn du gestern den Islam angenommen hast. Widerspricht das? Dann hat er gesagt, wala rijal bil haq. Wala al-haqqa bil rijal. Und nicht Haq durch Männer. Leute sagen schon im Voraus, warte, es wird eine Aussage von Sheikh so und so kommen. Er hat diese Aussage schon akzeptiert, bevor sie schon rausgekommen ist. Wie willst du bei Allahs Bande dann antworten? Und für die Intelligenten reichen nur ein paar Anzeichen von Anweisungen und Ermahnungen. Rest machen sie selber. Und für diejenigen, die Krankheit im Herzen haben und gierig sind, gierig zu gehen, für sie wirst du Tag und Nacht reden, Monate und Jahre lang. Wenn Allahs Bande jemanden nicht rechtleiten will, dann wirst du ihn nicht recht leiten können. Diejenigen, die diese Eigenschaften haben, wie wir erwähnt haben, die sind disqualifiziert. Und wer sie unterstützt, egal wie berühmt sie sind, sind auch disqualifiziert. Weil فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِينَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم انصرهم بنصر عزيز من عندك، إنك أنت العزيز ذو انتقام. اللهم انصرهم بنصر عزيز من عندك. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قاموا بالصلاة، قد قاموا بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.